schau in den Himmel, sieh die Sterne kreisen. Ich wünschte, du hättest mir noch mehr gezeigt. Ich wünschte, ich wäre länger bei deiner Reise dabei gewesen. Ich würde dich gern nochmal von der anderen Seite sehen. Es war echt geil, mit dir mitzugehen. Es war echt nice, bisschen mitzukriegen. Und das, was du gezeigt hast, war so schön unbeschreiblich, so unbegreifbar. Du hast mich dazu gebracht, nachzudenken, mich von dem, was ich mach, abzulenken. Ich bin, aber da gibt's nichts mehr. Schmerz fickt nicht mehr, nichts beschwert, keine Beschwerden. Es ist unglaublich, wie du das machst. So sorglos führst du mich tief in die Nacht. Ich verliere die Angst und bleib die ganze Zeit tierisch entspannt. Sieh die Sterne kreisen dort oben am Fixsternhimmel. Fixsternhimmel, ich vergesse die Welt und auch die Zeit ist nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig. Sieh die Sterne kreisen dort oben am Fixsternhimmel. Fixsternhimmel, ich denk an dich und kann nur sagen, du bist mir wichtig. Bist mir wichtig. Und wenn du nochmal auf so einer Reise bist, sag es mir, ich komm mit, ich begleite dich. Und wenn du nochmal etwas einsam bist, kannst du dir sicher sein, dass ich bei dir bin. Und wenn du nochmal auf einer Reise bist, sag es mir, ich komm mit, ich begleite dich. Und wenn du nochmal etwas einsam bist, kannst du dir sicher sein, dass ich bei dir bin. Und während die Zeit in dieser Nacht vergeht, merk ich, mit dir macht es doppelt Spaß zu leben. Und ich weiß, egal wie weit weg, ich geh mit dir überall hin, auch bis ans Ende der Zeit. Denn für dich, da lohnt es sich. Ich vertrau dir blind, denn da lohnt es sich. Und ich merk langsam, wie die Nacht vergeht. Du schaust mich an und sagst, es ist Zeit zu gehen. Du gehst weg, doch ich bleibe stehen. Du fragst dich, warum ich nicht weitergehe. Ich sag, ich wünsch dir Glück auf deinem Weg. Doch es ist an der Zeit zu gehen. Zeit zu gehen, du gehst weg, doch ich bleibe stehen. Du fragst dich, warum ich nicht weitergehe. Ich sag, ich wünsch dir Glück auf deinem Weg. Doch es ist an der Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Und wenn du nochmal auf so einer Reise bist, sag es mir, ich komm mit, ich begleite dich. Und wenn du nochmal etwas einsam bist, kannst du dir sicher sein, dass ich bei dir bin. Und wenn du nochmal auf einer Reise bist, sag es mir, ich komm mit, ich begleite dich. Und wenn du nochmal etwas einsam bist, kannst du dir sicher sein, dass ich bei dir bin. Sieh die Sterne kreisen dort oben am Fixsternhimmel. Fixsternhimmel, ich vergesse die Welt und auch die Zeit ist nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig. Sieh die Sterne kreisen dort oben am Fixsternhimmel. Fixsternhimmel, ich denk an dich und kann nur sagen, du bist mir wichtig. Bist mir wichtig.